19 Uhr ihr Aufrettungsflug Andra ist unwohl. Sie kratzt sich den Rest einer Eierschale aus dem Haar. Spaß am Fliegen haben andere. Die Makrotelematikerin steht am liebsten in ihrer Hexenküche. Hier, ich hab euch ein paar Sandwiches gemacht, murmelt sie zur Zerstreuung. Bartgara nimmt die kleine Tüte in Empfang und lugt hinein. Da schau her, recht moderat für Andra, Weißbrot mit Mozzarella und Tomate. Sfinisch verschlingt seinen am schnellsten. Im Flug betrachtet Hinlei die Stadt seiner Kindheit. Syntari hat sich verändert. An jeder zweiten Straßenecke diese überdimensionalen Bilder Hypatias und Jurewitschs. Die neuen Herren wollen Präsenz zeigen. Ob sie damit das Volk erreichen, ist fraglich. Es geht raus aus der Metropole in die südlichen Vorbezirke. Die Gegend hier sieht abgewirtschaftet aus. Ein vergessener Distrikt liegt zu ihnen zu Füßen. Irgendwie passt die Gegend aber auch zu Wilhelm Rechtenberg. Hier hat der alte Bastler und Waffner Erser nach seinem Rauswurf aus der Regentenallee einen Unterschlupf gefunden. Die Straße vor seinem Anwesen ist breit und staubig. Hier fährt keine Reinigung durch. Andra landet in einer grauen Wolke. Sie verabschiedet sich von den drei Jugendlichen und drückt den Knopf zur Heimreise in eine ungewisse Zukunft. Svenno nimmt eine Schutzhaltung ein. Zu wach ist ihm Opa Willis Auftritt vor 6 Jahren. Wie wird er sie diesmal willkommen heißen? Hinlei zeigt Mut und wagt als erster das Grundstück zu betreten. Er öffnet die alte braune Hoftür. Autsch! Er fällt auf die Nase. Jemand hat ein Stück Draht direkt hinter den Eingang gespannt. Drinnen ertönt eine Alarmglocke. Bartgara und Svenno linsen ängstlich von außen am Tor in den Garten herein. Hinlei rappelt sich auf. Opa Willi erscheint, eine Flinte geschultert. Mit angestrengtem Blick sieht er sich um. Seine Augen scheinen noch etwas mehr abgebaut zu haben. Er pfeift auf den Fingern. Überraschung. Willi hat Zuwachs bekommen. Exananor taucht auf, um keinen Tag gealtert. Sofort entdeckt er den Eindringling. Es ist Westerburg zu. Hinlei Prinz, singt er monoton Richtung seines neuen Herrn. Ach, du bist das Hinlei, meint nun der alte Hausmeister schließlich. Er stellt die Flinte ab. Wo kommst du denn her? Ach, egal. Komm rein. Mit diesen Worten machen sich auch Bartgara und Sfinisch auf ihren Weg. Exananor mustert beide. Besonders letzterer stellt immer noch ein kleines Rätsel für seine Kida. Nanolein Hallo, winkt er im Vorbeigehen. Nano ist mir damals einfach zugelaufen, klärt Opa Willi auf, keine Ahnung, wie er mich gefunden hat. War auf jeden Fall ziemlich schlau von ihm zu verduften, wenn die ihn gefunden hätten, wäre er in seine Einzelteile zerlegt worden. Svenno lauscht mit offenem Mund. Ich halte ihn jetzt. Das Wort ist falsch, wie ein wildes Tier. Eigentlich macht er, was er will. Hoppelt nachts los und kommt erst nach Tagen wieder. Bartgara und Hinlei schielen sich an. Ich weiß nur, dass er dabei manchmal seinen alten Freund Borti drüben bei den Linnaeus besucht. Wo er sich sonst so rumtreibt? Keine Ahnung. Er ist auf Selbstständigkeit programmiert. Ihr habt da großen Anteil dran, HM. Das zahlt sich heute aus. Hinlei klopft im Hineingehen seinem alten Parkurspartner auf die Schulter. Keine Regung beim Roboter. Er sieht sich um. Erinnert irgendwie an Mikkel Silva plus x Jahre? Ziemlich konfus, die Bleibe, aber sie hat auch was Gemütliches. Anscheinend schafft Nano ab und zu den Müll weg. Du kannst dir sicher denken, warum wir hier sind, Opa Willi, beginnt Hinlei. Es geht um die Geschichte mit Erwil und Baden. Kannst du uns raufbringen? Wir müssen unbedingt mit Alvin reden. Der alte Hausmeister schüttelt den Kopf, schreckliche Geschichte. Erst Ella, und nun sein einziges Kind. Hoffentlich er macht eine Pause. Ja. Ich kann mir schon denken, wo er ist. Ihr wollt das wirklich durchziehen. Alle menschlichen Stubeninsassen unter 20 nicken heftig. Opa Willi runzelt die Stirn und kratzt sich über dem Ohr. Na, dann ist es Zeit, dass ich die alte Möwe wieder anwerfe. Bartgara Patch-Abon vergräbt ihr Gesicht mit beiden Händen. Sie hat auf eine modernere Transportmöglichkeit gehofft. Nano, ruft Opa Willi. Sofort dreht der Boot den Kopf in seine Richtung. Ausschwärmen und Sprit besorgen. Sehr wohl, rattert der Angesprochene und spintet ins Freie. Die Schrotthändler werden das bisher Ultroxin verschmerzen. Ich hoffe allerdings, er lässt die Rocktas der Umgebung in Frieden. Gibt eh kaum welche, und reich ist keiner hier, murmelt Willi. Kommt mit raus. Meine Möwe glänzt wie am ersten Tag. Bart Garapetsch Abon klatscht sich an die Stirn. Sphinisch ist Sturm und Drang. Tatsächlich, wie sie leibt und lebt Moi, das alte Museumstück steht hier im Hinterhof. Über dem Cockpit und den Propellern hängen einige alte Lumpen. Beide Reifen sind platt. Opa Willi übersieht es und strahlt, sie ist einfach wunderbar. Mein kleiner Engel. Er kramt aus einem Schuppen eine alte Druckluftpumpe hervor und beginnt die Reifen aufzupumpen. Bart Kara lehnt ihren Kopf an Hinlei und schließt die Augen. Ihr Freund umarmt sie kurz. Er muntert sie auf, wird schon schief gehen. Klar sofort alles ab, dafür jubiliert auch Sphinisch. Er ist wie immer Feuer und Flamme. Denkt nie über die Gefahren nach. Gemeinsam schaffen sie es, so die junge Diplomatin etwas aufzuheitern. Opa Willi entlumpt derweil den Vogel. Die Fenster sind verdreckt, die Propeller zeigen erste Anzeichen von Rost. Der alte Hausmeister ist in seinem Element. Fleißig beginnt er zu wienern. 2 Stunden später taucht dann auch Exananov wieder auf. Ist er krank? Sein ganzer Körper ist irgendwie verkeilt. Dazwischen hält er die verschiedensten Behältnisse gefüllt mit frischem Ultroxin oder anderen brennbaren Stoffen. Zwischen seinen Fingern hat er Tüten geklemmt, auch diese alle mit Flaschen gefüllt. Jawohl, Nano, strahlt Willi. So hab ich mir das vorgestellt. Mit dem Zeug und das, was noch im Tank ist, reicht es locker. Außerdem hau ich nach die Hausapotheke rein. Oben beim Allwind gibt's dann Nachschub. Kurz darauf ist die Möwe auch schon startklar. Opa Willi gibt letzte Instruktion, Nano, du bleibst hier und passt auf den Laden auf. Denk an deine Verantwortung. Sehr wohl, antwortet der Bootmechanisch, sonst ungerührt. Fragen hat er nie. Mach jetzt hinten das Gatter auf, fügt Willi schnell hinzu. Exananor macht sich sofort ans Werk. Hinter dem Grundstück beginnt eine Parzelle Niemandsland. Opa Willi hat seine Bleibe mit Bedacht gewählt. Zusammen mit dem eigenen Grundstück entsteht so eine Start- und Landebahn von mehreren hundert Metern. Daraufhin verschwindet er im Haus. Er kommt mit den altbekannten Schutzbrillen zurück. Schlimme Erinnerungen regen sich bei Pat Garapetsch Abon. Hier, Copiloten, eure Brillen. Und setzt noch die schicken Lederkappen auf, falls ihr euch stoßt. Unsere 3 Helden verkleiden sich. Svenor ist der Schnellste, er springt als Erster rein. Wie damals. Von beim Piloten. Hinlei und vor allem Bart Kara besteigen das Gefährt weniger enthusiastisch, nehmen in der kleinen Passagierkabine Platz. Nun besteigt der stolze Pilot seine Möwe. Wieder einmal nimmt sie einen wichtigen Platz in der Geschichte ein. Das ist genau nach Willis Geschmack. Er drückt den Knopf. Plopp. Krach. Tatsächlich, ein Propeller beginnt sich zu drehen. Mit seinem Arm weist Willi Nano an. Dieser geht rüber zum zweiten Propeller und gibt Starthilfe. Bart Kara verschließt die Augen und klatscht sich mehrmals an die Stirn. Selbst Hinlei zupft sich die Nase. Allein Sphinisch sitzt mit geballten Fäusten vorne. Es raucht beträchtlich, aber Moi setzt sich in Bewegung. Opa Willi dreht auf. Los geht die Hoppelei. Bart Kara schreit auf. Svino jubiliert. Sie sausen über das verwaiste Gelände. Bald hebt sie ab. Schon bald tragen ihre alten Flügel 3 höchst unerwünschte Passagiere weit hinauf nach Norden. Rauf zu den Parkingern, ins Kernland, nach Kvitesait. Der Rettungsflug für Alwindel und Baden hat soeben begonnen.